Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Volker Niggewöhner und begrüße Sie heute aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Unser Thema heute: Venezuela. Ein Land, das in den letzten 25 Jahren tiefgreifende Veränderungen durchlebt hat. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch spirituell. Die sogenannte Bolivarische Revolution, eingeleitet vom ehemaligen Präsidenten Hugo Chavez, hatte das Ziel, die Gesellschaft nach dem sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts umzugestalten und das politische Leben grundlegend neu zu ordnen. Doch wie hat dieser Sozialismus Venezuela tatsächlich verändert? Und welche Rolle spielt die katholische Kirche als moralischer Anker und als Anwältin der leidenden Bevölkerung in dieser schweren Zeit? Diese und weitere Fragen möchte ich heute mit Pater Alvaro Valderrama Erazo besprechen. Er stammt aus Venezuela, lebt aber schon seit vielen Jahren in Deutschland und besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Hallo, herzlich willkommen, Pater Alvaro. Ja, grüß Gott. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für Ihren Anruf. Ich bin schon bereit, einiges zu beantworten. Pater Alvaro, ja, es ist natürlich eine diffizile Situation, aber wir müssen zunächst mal einen Blick auf die aktuelle Lage in Ihrem Heimatland richten. Präsident Maduro wurde trotz massiver Wahlbetrugsvorwürfe auch seitens der EU, die hat das moniert, für eine dritte Amtszeit vereidigt. Wie bewerten Sie die aktuelle politische Situation in Venezuela? Ja, wie Sie bereits gesagt haben, der Herr Maduro hat schon zum dritten Mal das Amt übernommen als Präsident von Venezuela, was eigentlich die Mehrheit der Venezolaner und die politische Parteien von Venezuela nicht als Amt des Präsidenten sehen. Genau deswegen, weil am 28. Juli hatten die Venezolaner eine Wahl und diese Wahl ist umstritten. Also es wurde von Wahlbehörden nicht bestätigt, in Wirklichkeit, dass Herr Maduro diese Wahl gewonnen hätte. Im Gegenteil, die Gegner der Regierung bestätigen mit Dokumenten, dass Herr Maduro abgewählt wurde. Von daher hätten die Gegner der Regierung und hätten die Venezolaner einen anderen Präsident gewählt, der eigentlich im Ausland sich befindet und der bereit wäre, das Amt als Präsident zu übernehmen, aber nicht die Gelegenheit hat, in dem Land einzutreten, und deswegen, man spricht jetzt in Venezuela nicht von einer demokratischen Regierung und auch nicht von einem demokratisch gewählten Präsidenten. Also es bleibt erstmal alles beim Alten, trotz des Widerstandes, den es mittlerweile auch gibt. Jetzt müssen wir mal einen Blick zurückwerfen. Präsident Maduro agiert quasi in der Nachfolge von Hugo Chavez, der Ende 1998 begonnen hat, das Land umzugestalten. Ich habe das Stichwort Bolivarische Revolution schon genannt. Was meint denn dieser Begriff in aller Kürze? Ja, eigentlich die große Mehrheit der Venezolaner, die über 30 Jahre alt sind, können das Land als venezolanische Republik, nicht bolivarische. Bolivarische ist ein neuer Begriff, sagen wir, auf den Tisch gebracht von dem damaligen Präsident Hugo Chavez Frias. In einer Wahl wurde dieser Name Bolivarische gegeben mit einem Referendum, aus Grund, dass der Befreier von Venezuela, Kolumbien, Peru, Bolivien und auch Panama Simón Bolívar war, also der den Titel Befreier hatte und hat noch. Und aus diesem Grund, auf den Namen Bolívar, wurde diese, sagen wir, Subtitel Bolivarische Republik. Aber die große Mehrheit der Venezolaner, wir sage Ihnen einfach mal Venezuela. Mhm. Aber schauen wir mal konkret darauf, was sich dadurch verändert hat. Wie hat sich das Leben für die Bevölkerung seitdem geändert, zum Beispiel hinsichtlich der Lebensbedingungen? Das Leben hat sich in Venezuela verändert schon sehr lange her. Also vor 25 Jahren waren die Preise von Erdöl sehr, sehr hoch gestiegen. Und da hatte Venezuela eine große wirtschaftliche Gelegenheit, sich zu entwickeln. Also nicht nur im Bereich der Wirtschaft, sondern auch politisch und geografisch und vielleicht im Sinne des Wachstums in der Erziehung. Und das ist eigentlich leider nicht passiert, weil im Gegenteil, Venezuela hat sich verschuldet. Man weiß eigentlich nicht, wo so viele Güter und Ergebnisse aus dem Erdöl gelandet sind. Aber wie leben die Menschen konkret? Man hört manchmal in den Medien von vielen Binnenflüchtlingen und auch davon, dass die Menschen teilweise hungern. Wie muss man sich die Lebensbedingungen vorstellen? Ist das so ähnlich wie auf Kuba, wo ja auch alles knapp ist? Eine Grundvoraussetzung, damit die Menschen gut in einem Land leben, ist, dass es politische, wirtschaftliche Freiheit gibt und dass die Menschen irgendwie in Würde leben. Und es kamen Zeiten in Venezuela, die extrem hart waren und noch sind, wobei die Menschen, die Venezolaner, keine einzige Gelegenheit zum Überleben hatten. Und aus Grund dessen viele Venezolaner, mehr als 7 Millionen, haben in den letzten 10 Jahren das Land verlassen und sich auf den Weg zu einem anderen oder vielen anderen Ländern gemacht haben und im Ausland die Gelegenheit zu haben, einen Job oder ein Studium oder eine Gelegenheit irgendwie von neu anzufangen. Mhm. Und das ist natürlich aus Grund, dass die Wirtschaft in Venezuela ist in den letzten 10 Jahren extrem kritisch und extrem hat sich ganz verschlechtert. Ja, Venezuela steckt also seit vielen Jahren in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und auch humanitären Krise und die stetige Verschlechterung der Lebensbedingungen und die systematischen Menschenrechtsverletzungen, die dürfen wir auch nicht vergessen, haben bereits Millionen Menschen in die Flucht gezwungen. Vielen Dank, Pater Alvaro, für Ihre bisherigen Ausführungen. Gleich sprechen wir hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb weiter über die katholische Kirche in Venezuela und ihre Rolle als Hoffnungsträger für die Menschen. Weltkirche aktuell hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute sprechen wir über Venezuela, einen südamerikanischen Staat an der Karibikküste, der durch sozialistische Experimente in eine schwere Krise geraten ist und in dem weiterhin die Menschenrechte bedroht werden. Telefonisch zugeschaltet ist uns der aus Venezuela stammende katholische Priester Pater Alvaro Erazo Valderrama. Pater Alvaro, sprechen wir jetzt über die katholische Kirche im Land. Inwieweit war sie denn von dem gesellschaftlichen und politischen Wandel des letzten Vierteljahrhunderts betroffen? Was hat sich für sie geändert? Ja, die katholische Kirche Venezuela ist eigentlich sehr im Herzen der Venezolaner geprägt. Unsere Bischöfe, Gott sei Dank, haben die Einheit der Kirche bewahrt und unsere Bischöfe und unsere Priester kümmern sich sehr auch um die Soziallage der Bevölkerung. Von daher können wir reden und deutlich sagen, dass in Venezuela gibt es eine ganz enge Beziehung der Kirche mit der Bevölkerung, nicht nur nur mit den Katholiken, sondern auch mit den Nicht-Katholiken, die sich irgendwie von der Kirche vertreten fühlen, unterstützt fühlen. Also unsere Kirche ist eine wirtschaftliche, arme Kirche, aber irgendwie bewegt die Kirche die Herzen der Menschen, damit es untereinander Solidarität gibt und vor allem, dass das spirituelle Leben unter den Venezolanern von der Kirche, sagen wir, pastoral sehr, sehr gut behütet wird. Sie sagen, die Kirche ist die Stütze der Menschen, auch moralisch, hat deswegen auch ein hohes Ansehen bei der Bevölkerung. Aber was kann die Kirche denn konkret tun, um die Menschen zu unterstützen? Welche Programme, welche Hilfsarten gibt es da? Ja, es ist so. Wir Venezolaner fühlen uns sehr glücklich, sagen wir so, dass unsere Kirche hat nur eine Stimme. Also es gibt nicht mehrere Stimmen in der Kirche, die einige sprechen eines und die anderen andere. Nein, die venezolanische Kirche hat nur eine Stimme und hat immer nur eine Stimme gehabt. Und die Stimme ist die Stimme der universalen Kirche. Die Kirche ist Mutter und ist Lehrerin. Die Kirche Venezuela hält sich an die Lehre Jesu Christi und an die Lehre der universalen Kirche und die soziale und spirituelle Vorschläge der Kirche basiert genau deswegen auf die Lehre Jesu Christi. Also die Kirche Venezuelas spricht nicht eine andere Sprache als das, was das Evangelium uns sagt. Und das ist ganz genau, was die Leute bei den Bischöfen und bei der Kirche Venezuelas als einzigartig fühlen, dass die Kirche nicht nur solidarisch ist, natürlich mit Unterstützung auch von anderen Institutionen weltweit, besonders Caritas und Kirche in Not oder Miserio oder Veniat. Aber das Allerwichtigste ist, dass im Sinne der Evangelisierung und der Pastoral die Kirche spricht genau die Worte Jesu Christi. Also sie spricht mit einer Stimme, sagen Sie. Aber was konkret kann sie tun angesichts dieser Vielzahl an Problemen? Was gibt es zum Beispiel für Aktionen, um auch der jungen Generation, Sie haben die Zahlen genannt, so viele Millionen wollten und haben das Land schon verlassen. Was kann sie tun, um da Hoffnung zu geben? Ja, also schon viel vorher hat die Kirche Venezuela schon vor über 15 Jahren eine Synode gehabt. Ne? Und in dieser Synode haben sich die Bischöfe und die Priester zusammen mit den Laien geeignet über die Wichtigkeit der Sozialpastoral. Es klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber in Venezuela ist das nicht so. Es gibt einen solidarischen Topf, in dem in jeder Pfarrei Venezuela in den schlimmsten Momenten der Wirtschaft wurde von Familien und von Jugendlichen, sagen wir so, wurde Essen zubereitet und den am meisten Bedürftigten weitergegeben und das wird noch in der jetzigen Zeit gemacht und auch in anderen Sinnen in Beziehung auf das, was der Apostel Jakobus sagt, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde durch meine Werke den Glauben zeigen. Das tut die venezolanische Kirche im sozialen Bereich. Die Arbeit mit Jugendlichen, müssen wir sagen, hat sich sehr verstärkt, auch in Venezuela. Sogar die Priesterberufe sind ein bisschen gewachsen. Aber die Kirche arbeitet in viele verschiedene Bereichen, die ich selber eigentlich nicht alles sagen kann, weil ich selber in Deutschland wohne und nicht in Venezuela. Wie ist denn das Verhältnis der Kirche zur Regierung? Kann die Kirche frei agieren? Gibt es da einen Dialog oder gibt es auch Konflikte und eine klare Distanz zur Regierung? Ich muss sagen, mit der Regierung von dem damaligen Präsidenten oder Diktator Hugo Chávez war schwerer, weil die Sprache der Regierung ist eine Sprache, die Spaltung verursacht. aber die Kirche in Venezuela setzt sich für den Frieden und besonders für gute Gespräche, die zu was Gutes bringt für die Gemeinde, für die Gesellschaft, für das Land. Die Kirche Venezuela hat keine besondere Neigung, weder zu der Regierung noch zu den Gegnern der Regierung. Die Kirche ist nicht politische Kirche, die Kirche ist genau die Kirche Jesu Christi. Aber die Kirche versucht, dass es eine Gelegenheit gibt, dass die Menschen sich treffen und sprechen und dass die Politiker, besonders die Regierung und die Gegner, Lösungen finden. Aber wie gesagt, die Kirche hat keine Neigung zum Politik in Venezuela. Also politisch sind wir alle, selbstverständlich, alle Menschen. Aber die Kirche Venezuela versucht, dass es irgendwie eine reife Überlegung gibt durch die Akteure der Politik, damit es für die Bevölkerung Frieden gibt. Pater Alvaro, Sie haben eben die schwierigen Lebensumstände beschrieben, auch die großen Flüchtlings- und Auswanderungszahlen. Welche Rolle spielt in einer solch schwierigen Lage eigentlich der Glauben für die Menschen? Finden die Menschen Trost im Glauben oder haben sie den Glauben verloren? Ich darf sagen, dass Gott sei Dank die Venezolaner sehr gläubig sind und auch die Venezolaner, die auswandern müssen, ja, nehmen im Herzen und im Leben den Glauben mit. Und die Erfahrung haben wir von Venezolanern, die selber hier in Deutschland eingewandert sind. Ich werde nicht sagen, dass alle Venezolaner, die im Ausland gehen, katholisch sind, aber die große Mehrheit schon. Und die bewahren im Herzen nicht nur den Glauben, sondern auch die Hoffnung. So wie der Papst Franziskus inspiriert in den 5. Kapitel des Briefes des Apostel Paulus an die Römer, die Hoffnung im Herzen der Menschen macht es möglich, dass auch der Glaube stark bleibt und enttäuscht nicht. Ja. Und von daher, die Venezolaner, die im Ausland ausgewandert sind, haben nicht nur den Glauben, sondern auch die Hoffnung, dass sie irgendwann zurückkommen dürfen, wenn vielleicht die Situation es erlaubt. Die Kirche, das sind ja nicht nur die Bischöfe und die Priester, das sind ja auch die Laien. Welche Aufgaben nehmen jetzt die Laien in der Kirche wahr? Sind auch sie wichtig, um den Glauben zu bewahren, um den Menschen Mut und Hoffnung zuzusprechen? Ja, ich freue mich, dass nicht nur die venezolanische, sondern die lateinamerikanische Kirche ist in der Gegenwart ein Vorbild für die europäische Kirche. Mhm. Nicht nur, weil unser heiliger Vater Franziskus uns jeden Tag beweist, wie wichtig die Laien sind, sondern dass die ganze Kirche Venezuelas und Lateinamerika uns zeigen, dass die Laien genauso verantwortlich sind für den Glauben und für die Pastoral wie die Priester und die Bischöfe. Und in unserem Land haben die Laien viele, viele verschiedene Verantwortungsaufgaben übernommen, die es möglich machen, dass die Kirche dynamischer wird, dass die Kirche lebendiger wird. Ich denke, dass die Jugendlichen unter den Laien eine große Verantwortung übernommen haben. Wir sprechen von einer Jugendkirche, eine Kirche, die in den Händen der Laien, aber besonders in den Händen der Jugendbevölkerung sehr viel Verantwortung gelegt hat. Wir haben auf der anderen Seite Bistumen, die viele ständige Diakone geweiht haben und, so wie der Heilige Vater uns angewiesen hat, viele Laien haben auch das Ministerium als Lektoren und als Akoliten als Verantwortung übernommen. Und das ist eine wichtige Aufgabe der jetzigen Kirche Venezuelas. Aber ich gehe davon aus, dass auch in Südamerika und in der Karibik dasselbe ist. Das sagt Pater Álvaro Erazo Valderrama über die Bedeutung der katholischen Kirche und ihrer Laien für Venezuela. Gleich sprechen wir hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb darüber, welche Perspektiven es für dieses leidgeprüfte Land gibt und wie wir in geschwisterlicher Solidarität helfen können. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf den Welttag der Kranken am 11. Februar. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell, heute mit dem Thema Venezuela und meinem Gast Pater Álvaro Erazo Valderrama. Pater Álvaro, wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs und eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Wie schätzen Sie die mittelfristige Entwicklung Venezuelas ein und insbesondere die Zukunft der Kirche, die ja wie in vielen anderen Ländern Lateinamerikas mit großen Herausforderungen zu kämpfen hat? Ich denke an Säkularisierung, Glaubensverlust und auch die schwierige politische Konstellation. Und als weitere Frage, was können wir hier in den deutschsprachigen Ländern tun, um unsere Solidarität zu zeigen, auch dort, wo direkte Hilfe nicht ohne weiteres möglich ist? Ja, also als Venezolaner wünsche ich mir zusammen mit der venezolanischen Kirche, dass wir in Venezuela eine baldige Lösung finden und friedliche Lösung finden, dass es in der Politik irgendwie wieder eine Ordnung gibt und dass, so wie die Gegner der Regierung bestätigt haben mit Dokumenten, dass ein anderer Präsident gewählt wurde, dass diese Wahl und diese Entscheidung des Volkes respektiert wird und durchgesetzt wird. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns über alles, über allen den Frieden und dass es eine soziale Gerechtigkeit zustande kommt, weil wir haben Kinder, wir haben Jugendlichen, die sind Zukunft des Landes, aber diese Zukunft wird nicht möglich sein, wenn es keine Gerechtigkeit, keine soziale Gerechtigkeit gibt und keine stabile Politik gibt. Also ohne soziale Gerechtigkeit und ohne stabile Politik gibt es auch nicht die Gelegenheit, Wachstum zu erfahren. Das auf einer Seite. Und auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass die Kirche Europas hat besonders einige Institutionen wie Advenia, Miserio, Kirche in Not, haben unsere Kirche unterstützt. Und dafür ist die Kirche Südamerika sehr dankbar, auf einer Seite. Auf der anderen Seite, die Kirche Südamerika wünscht sich von der europäischen Kirche mehr Treue zu der Lehre Christi und zu der Lehre der katholischen Kirche. Wir leben in einer Zeit des Relativismus, so wie der Papst Benedikt geschrieben hat und öfters gelehrt hat. Und leider, dieser Relativismus findet Platz in Europa und die Antwort an viele Fragestellungen ist das Wort Gottes. Also gestern war der Tag vom Heiligen Vater von der Kirche an die Bibel gewidmet. Und die Kirche Lateinamerikas wünscht sich, dass in Europa mehr Wert darauf gelegt wird, die Beziehung mit der Heiligen Schrift, damit es irgendwie die universelle Kirche nur eine Stimme hat. Also die Treue zur Kirche, zur Lehre der Kirche, zum Lehramt und zur Heiligen Schrift, das ist den Katholiken in Venezuela wichtig. Das hören wir übrigens auch sehr häufig, zum Beispiel auch aus Afrika, denn das verbindet uns ja alle miteinander und es ist wichtig dafür, dass dort auch soziale Gerechtigkeit und Frieden in Venezuela wieder einzieht. Ja, vielen Dank, das wünschen wir uns alle. Pater Álvaro, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Gottes Segen für Ihre Heimat und für Ihr weiteres Wirken hier in Deutschland. Vergelt's Gott. Ich danke Ihnen auch sehr und ich im Namen sagen wir so, von vielen Menschen, die in Venezuela, also von der deutschen Kirche unterstützt sind und werden, von diesen besonderen Institutionen, dann dürfen wir sagen, auch vergelt Gott. Vielen Dank. Das war unser Gespräch über Venezuela in der heutigen Ausgabe von Weltkirche aktuell. Mein Gast hier auf Radio Horeb war Pater Alvaro Erazo Valderrama. Wie Sie gehört haben, ist die Lage der Kirche in Venezuela äußerst schwierig. Es ist das einzige Land Südamerikas, das im aktuellen Religionsfreiheitsbericht von Kirche in Not als bedenklich eingestuft wurde. Dort gibt es eine orangefarbene Markierung und die steht für Diskriminierung, Hasskriminalität und religiös motivierte Gewalt. Dennoch leistet Kirche in Not umfassende Unterstützung für die Katholiken vor Ort. Mehr dazu finden Sie im Internet unter www.kircheinnot.de. Unser nächstes Thema. 1993 führte Papst Johannes Paul II. Den Welttag der Kranken ein. Jedes Jahr am 11. Februar, dem Gedenktag unserer lieben Frau in Lourdes, soll er das Bewusstsein für die Bedürfnisse kranker Menschen stärken und die Verantwortung der Gesunden ins Gedächtnis rufen. Warum dieser Tag auch eng mit dem Thema Menschenrechte verbunden ist, dazu hören wir jetzt den Philosophen und Publizisten Josef Bordat. Zum Welttag der Kranken. In einer Gesellschaft, in der Jugend und Fitness alles ist, geraten alte und kranke Menschen ins Abseits. Doch ganz egal, wie alt und krank ein Mensch ist, er besitzt Würde. Denn die Menschenwürde ist unveräußerlich. Die Menschenwürde als unveräußerlich lässt sich aus christlicher Sicht schöpfungstheologisch und christologisch begründen. Also dem Menschen als Bild Gottes geschaffen und von Jesus Christus erlöst, kommt von daher eine Würde zu, die untrennbar mit seiner Existenz verbunden ist, die zum Sein gehört, ontologisch ist. Also die Würde ist nicht nur eine Eigenschaft, so wie der Mensch eben bestimmte Eigenschaften hat, zum Beispiel die Fähigkeit, komplexe Werkzeuge zu gebrauchen, sondern sie ist im Kern die Beschreibung seines Wesens. Der Mensch ist nicht Mensch ohne Würde. Die Würde bleibt ihm, auch wenn alles andere wegfällt, alle typischerweise dem Menschen zugeschriebenen Eigenschaften. Die Würde bleibt. Es hat eine große praktische Bedeutung in einer Welt, in der es immer mehr Menschen gibt, die alt und gebrechlich sind, die dement sind, die schwach sind, die krank sind, die keine Fähigkeiten mehr haben, an denen wir sonst menschliches Verhalten ablesen können. Und diese Menschen in den Pflegeheimen und Hospizen sind mit unveräußerlicher Würde begnadet, weil sie eben als Bild Gottes geschaffen und von Jesus Christus erlöst sind. Daran ändert sich ja nichts durch Alter oder Krankheit. So wird es von der Kirche gesehen, die diese Würde im Licht der Offenbarung bekräftigt und bestätigt, also im Licht der Bibel, in der wir von der Schöpfung der Welt, der Menschwerdung Gottes, dem Leiden und der Auferstehung Jesu erfahren. In der Einleitung zur Erklärung Dignitas Infinita vom April 2024 wird das eindrücklich betont. Zitat: Die Kirche bekräftigt und bestätigt im Licht der Offenbarung in absoluter Art und Weise diese ontologische Würde der menschlichen Person, die nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen und in Christus Jesus erlöst wurde. Aus dieser Wahrheit leitet sie die Gründe für ihr Engagement für die Schwächeren und weniger Mächtigen ab, wobei sie stets auf den Primat der menschlichen Person und der Verteidigung ihrer Würde unabhängig von allen Umständen besteht. Zitat Ende. Primat der menschlichen Person. Würde unabhängig von allen Umständen. Also egal ob jung und gesund oder alt und krank, der Mensch ist mit unveräußerlicher Würde begnadet. Das war Josef Bordart mit seinen Gedanken zum Welttag der Kranken am 11. Februar. Wenn Sie mehr über Lourdes erfahren möchten, können Sie kostenlos eine Ausgabe des Glaubenskompass zu diesem Thema bei Kirche in Not bestellen. Es gibt auch viele weitere Ausgaben, unter anderem zu Fatima und den 5 Herz-Mariä-Samstagen. Aufmerksame Radio Horeb-Hörer wissen, der Herz-Mariä-Sühne-Samstag geht auf eine direkte Weisung der Mutter Gottes zurück, die Schwester Lucia dos Santos in Fatima empfing. Und diese Schwester Lucia dos Santos ist übrigens 2025 die Jahresheilige von Kirche in Not. Schauen Sie doch mal vorbei auf www.glaubenskompass.de, um mehr über diese und andere Themen zu erfahren. Und wo wir gerade beim Gebet sind, ich lade Sie herzlich ein, mit uns für den Frieden in der Ukraine zu beten. Am 24. Februar jährt sich der russische Überfall zum 3. Mal und aus diesem Anlass veranstaltet Kirche in Not eine Gebetsstunde in unserer Kapelle hier in München. Radio Horeb überträgt live ab 17.30 Uhr. Also Gebetsstunde für den Frieden in der Ukraine, Montag, 24. Februar, 17.30 Uhr, live auf Radio Horeb. Damit wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Am Mikrofon im Studio von Kirche in Not war Ihr Volker Nickwöhner.